Erster Jahwe ist König. Die Völker zittern. Er sitzt auf seinem Thron. Die Erde bebt. Zweiter Jahwe ist groß in Zion. Er ist mächtiger als alle Völker. Dritter, alle sollen seinen großen Namen loben. Er ist heilig. Vierter, du bist König und liebst das Recht. Du machtest gute Regeln. Du warst fair zu Jakob. Fünfter, lobt Jahwe, unseren Gott. Kniet euch vor seine Füße. Er ist heilig. Sechster, Mose und Aaron waren Priester. Samuel betete zu ihm. Jahwe antwortete ihnen. Siebter, Gott sprach aus einer Wolke zu ihnen. Sie hielten seine Regeln. Achter, Jahwe, unser Gott, du hörtest sie. Du vergabst ihnen. Du bestraftest Böses. Neunter, lobt Jahwe, unseren Gott. Betet auf seinem heiligen Berg. Unser Gott ist heilig.